WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute sind wir pünktlich da. Ich sag euch jetzt schon mal, dass wir morgen 5 Minuten später anfangen werden. Ja, wir starten jetzt in eine neue Woche und die beginnt ja bekanntlicherweise mit einer freien Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, ganz egal über was. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute ist Klaus und Klaus ist 44. Ja, hallo Domian. Ja, hallo Klaus. Ich rufe an, weil ich vor einer Stunde ungefähr Bescheid gekriegt habe, dass ich morgen früh eine neue Niere kriege. Oh. Ja, ich bin jetzt seit 18 Jahren Dialysepatient. Seit 18 Jahren? Ja, seit Anfang 1995. Ja. Hab am Anfang 4-5 Jahre auf der Transplantationsliste gestanden. Mhm. Und dann ist eine gute Freundin von mir nach einer Transplantation gestorben. Mhm. Und gleichzeitig habe ich eine Scheidung hinter mir, weil meine Ex-Frau damit auch nicht mehr fertig wurde. Und dann war ich so fertig, habe mich dann von der Transplantationsliste runternehmen lassen. Ach, das habe ich auch noch nie gehört. Ja, das ist ja jedem selbst überlassen. Ja, sicher, klar. Aber das, wieso hast du das damals gemacht? Du hättest dann doch damit rechnen müssen, dass du unter Umständen früher verstirbst. Ja, ich glaube, in dem Moment war mir das relativ egal. Ich wollte einfach nicht. Mhm. Und seit wann bist du jetzt wieder drauf auf der Liste? Seit 4 Wochen. Ach, seit 4 Wochen erst? Ja, ich habe zum Glück bei uns jetzt eine gute Psychologin und eine gute Klinik, die hinter mir stehen. Und ja, die haben mich die letzten Jahre halt immer weiter aufgebaut, wenn es mir seelisch nicht so gut ging. Mhm. Bin dann so 1-2 Mal im Jahr mal einfach so für 4 Wochen hier in die Klinik gegangen. Mhm. Die haben gesagt, ich kann tun und lassen, was ich will. Die haben mich da mit Essen versorgt, konnte da irgendwelche Kurse mitmachen. Und ja, wenn ich meinte, es ging mir wieder gut, konnte ich wieder gehen. Ja. Und einmal wöchentlich Psychologin hier und habe vom betreuten Wohnen jemanden. Ja. Und dann habe ich letztes Jahr dann den Entschluss gefasst, ja, irgendwie muss ich an meinem Leben doch wieder was ändern. Mhm. Ich muss es riskieren. Das war dann so im November. Dann habe ich bestimmt so 20 verschiedene Arzttermine gehabt, musste Zahnarzt, Urologe, Ohrenarzt, alles musste abgeklärt werden, dass das ging. Und seit 4 Wochen stehe ich jetzt auf der Transplantationsliste. Hatte jetzt gar nicht damit gerechnet, dass es jetzt so schnell ging. Ja, in der Tat. Und heute kam gerade der Anruf. Ja, gerade um 11:45. Und bist du jetzt schon in der Klinik? Nein, jetzt bin ich noch zu Hause. Ich habe gedacht, ich müsste sofort losfahren. Aber die haben gesagt, ich muss morgen früh dann noch einmal eine Dialyse machen. Ja. Und danach kriege ich die Niere. Eine Niere. Das heißt, eine Niere bei dir arbeitet noch in... Nein, bei mir arbeitet gar keine Niere. Gar nicht mehr. Keine. Ich habe also von Geburt an Schrumpfnieren. Ja. Und es war halt mit 26, dass es so weit geschrumpft war, dass es ohne Dialyse nicht mehr ging. Ich verstehe. Das heißt, wenn eine Niere bei dir noch arbeiten würde, brauchtest du ja auch nicht an die Dialyse. Nein. Insofern war der Einwand nicht richtig. Ja, wie fühlst du dich denn jetzt? Das ist ja ein wahnsinniges Ding. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall bin ich erstmal aufgeregt. Und es ist jetzt auch eine blöde Zeit. Ich konnte ja nicht meine ganzen Bekannten anrufen oder alle aus dem Bett klingeln. Ja. Und da kam das ganz passend jetzt. Was ist es? Freude, Angst, was überwiegt? Gute Frage. Auf jeden Fall ein ungewisses Gefühl, weil ich jetzt praktisch mein halbes Leben fast mit der Dialyse gelebt habe. Mhm. Bin Frührentner, bin körperlich auch ziemlich kaputt, zumindest an den Dialysetagen. Mhm. Und da wird sich einiges ändern. Das heißt, wenn alles gut läuft, und wir drücken natürlich von Herzen alle die Daumen, dass es gut läuft, kann ab morgen für dich ein neues Leben beginnen. Ein ganz anderes Leben, ein viel besseres Leben, ein schöneres Leben. Das sind auch so Sachen, was man sich so gar nicht vorstellen kann. Ich kann wieder trinken. Vorher hat man schon schlechtes Gewissen, wenn man eine Tasse Kaffee zu viel getrunken hat. Mhm. Und man kann auch mal wieder pinkeln gehen. Das ging ja auch nicht mehr. Das blieb alles im Körper halt. Ne? Ja. Erklärst du vielleicht den Leuten nochmal, warum man nicht trinken darf, wenn man Dialysepatient ist? Weil dadurch, dass keine Nieren da sind, kommt auch keine normale Urinausscheidung. Mhm. Und alles, was ich so trinke, das bleibt halt im Körper drin. Das nehme ich zwischen den Dialysen zu. Ja. Und das wird dann durch die Maschine mit rausgefiltert. Und umso mehr man trinkt, umso anstrengender ist auch diese Dialyse. Und umso mehr schlaucht das dann? Was natürlich in heißen Sommermonaten zum Beispiel, stell ich es mir sehr, sehr schwierig vor, wenn man. Obwohl, ich fand die Sommermonate leichter, weil ich da viel mehr ausgeschwitzt habe. Ach so, stimmt. Ja, natürlich. Ja. Du sagst, das bleibt dann im Körper. Geht das ins Blut rein? Das ist so wie im Körper, als wenn du so Wasser in den Beinen hast oder ja. In den Finger. Und Dialyse heißt ja, übersetzt, was wäscht sich da aus? Das ist Blutwäsche. Einmal werden die Giftstoffe rausgewaschen und gleichzeitig wird auch die Flüssigkeitsmenge rausgefiltert. Ja. Das wird aus dem Blut rausgefiltert. Das sieht dann auch richtig aus wie Urin, nur es kommt halt durchs Blut. Mhm. Hoffen wir, dass du morgen das letzte Mal das in deinem Leben machen musst. Ja, ne? Das hoffe ich auch. Wie wird das jetzt weiter vor sich gehen? Also morgen ist dann die Transplantation, morgen am Vormittag? Morgen um 7 Uhr muss ich in Hannover Schmünden sein, da wird die Transplantation gemacht. Ja. Das ist Transplantationszentrum. Hm. Dann komme ich noch einmal an die Dialyse, weil die letzte Dialyse jetzt 3 Tage her ist. Hm. Wie lange dauert die Operation, weißt du das? Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Hm. Wie lange musst du dann noch im Krankenhaus bleiben? Bist du darüber informiert? Also die sagten, je nachdem, wie gut das alles verheilt und so bis zu 8 Wochen. Ja, und dann wahrscheinlich noch eine Reha-Maßnahme oder was man da alles so machen muss. Wie lebst du denn im Moment, Klaus? Du sagst, deine Frau hat sich von dir getrennt. Ich lebe alleine, also halt jetzt immer diesen abwechselnden Rhythmus, einen Tag Dialyse, einen Tag frei, an den Dialysetagen, da läuft also gar nichts mehr viel. Da habe ich morgens Dialyse und dann lege ich mich noch ein bisschen hin und halte mich im Haus auf. Also rausgehen klappt da gar nicht mehr. Das schlaucht alles zu sehr. Und an den anderen Tagen halt mache ich meinen Haushalt und gehe einkaufen und habe Betreuung vom betreuten Wohnen. Und das. Hast du auch Kinder? Nein, habe ich nicht. Mhm. Das war damals, als wir geheiratet haben. Ich kam 3 Monate, nachdem wir geheiratet hatten, an eine Dialyse. Meine Frau war damals gerade 19. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wir warten, bis ich transplantiert bin, wie sich das alles so ergibt. Und dann tat sich da nichts. Und dann, damals wollten auch meine Eltern spenden, selbst das ging nicht. Ja. Ich bin bei den Transplantationen nicht so informiert. Könnt ihr mir aber als Laie vorstellen, dass es wahrscheinlich komplizierter ist, ein Herz zum Beispiel zu transplantieren, als eine Niere. Stimmt das? Weißt du das? Also ich nehme es mal an, weil da muss nicht der ganze Brustkorb aufgemacht werden oder so, die kriege ich irgendwie ans Becken gesetzt. Ja. Und das, ich glaube, eine Herztransplantation ist auch seelisch, glaube ich, ein bisschen schwieriger. So weiß ich, wenn alles schief geht, dann muss ich halt wieder an eine Dialyse, aber beim Herz ist das schon anders. Wobei man ganz tolle Geschichten hört von nierentransplantierten Menschen, die wirklich ein fast normales Leben hinterher wieder führen. Ja, das ein großer Kontrast ist zu dem, was vorher war, wie bei dir dann hoffentlich auch. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, jetzt nach so einer langen Zeit. Das glaube ich. Nach 18 Jahren, das ist eine unglaublich lange Zeit. Kannst du denn jetzt überhaupt heute Nacht schlafen? Ich fürchte nicht. Ist ja auch gar nicht mehr so viel Nacht. Ich wollte gerade hinlegen, als der Anruf kam und das kann ich im Moment vergessen. Ja, wann musst du aufstehen? Um 5:30 fahren wir los, also stehe ich so 4:30 oder was auf, ein bisschen frisch machen und Naja, vielleicht schaffst du noch ein paar Stündchen, dass du ein bisschen fit noch bist. Ist ja auch ganz gut, wenn man... Obwohl, wenn ich da nicht fit bin, dann bin ich auch vielleicht zu K.O. zum Nachdenken. Dann ist vielleicht auch gar nicht schlecht, dabei. Du hast recht, ja. Lieber Klaus, alle drücken dir die Daumen, dass es gut geht morgen. Ja, danke schön. Vielleicht unterhalten wir uns nochmal in ein paar Wochen, wenn du aus dem Krankenhaus rauskommst. Ja, was hältst du davon? Meld dich doch bitte nochmal bei uns. Ja, mache ich auf jeden Fall. Wobei, dann werden wir Sommerpause haben. Das heißt, du müsstest dich dann so im September melden. Ja, kein Problem. Das wäre super. Wir drücken und ich drücke ganz, ganz fest die Daumen, wünsche alles Gute, gutes Gelingen und auf dass du wieder fast richtig gesund wirst. Ja, ich danke dir. Lieber Klaus, toi, toi, toi. Ja, und danke auch an dein Team, waren echt nett. Sehr gerne, richtig aus. Gut. Tschüss. Tschüss, ciao. 0800 220 50 50 unsere Nummer, unter der ihr uns erreichen könnt. Hier ist Nancy. Nancy ist 29. Hallo, Nancy. Hallo? Hallo? Ja, hallo, Nancy. Hallo, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, ich hatte dich gar nicht gehört, aber nun hören wir beide uns. Das ist schön. Ja. Nancy, um was geht's denn bei dir? Ja, also ich habe circa seit 9 Jahren Putzzwang. Und das hat sich so weit ausgewirkt, dass die Partnerschaft zu Ende gegangen ist. Also es waren auch 9 Jahre. Mhm. Und das fing halt langsam an und ist dann immer schlimmer geworden. Beschreib's doch mal, wie es jetzt zur Zeit ist. Wie oft und wie lange putzt du? Also ich war ja in Behandlung beim Therapeuten und da ist es ein bisschen besser geworden, weil man drüber reden konnte und so. Mhm. Aber es holt mich jetzt immer noch ein und jetzt habe ich ja auch einen neuen Partner. Und es ist halt schwierig, damit umzugehen, ihm das zu erklären, warum ich das dann mache. Und okay, beschreib uns doch mal, was du machst. Ja, eigentlich fängt es früh an, wenn ich aufstehe und so. Vorfrage noch, wie groß ist deine Wohnung, in der du wohnst? Ist eine kleine Dreiraumwohnung. Eine Dreiraumwohnung. Quadratmeter ungefähr? 54. 54, okay. So. Du stehst morgens auf. Ja, genau. Und ja, dann ist es halt mit meinem Bett und dann muss ich da. Also ich gucke dann halt immer nach dem Resten. Man sieht ja, man verliert die Haare im Bett und dann manchmal Frisseln und so. Und dann habe ich das teilweise mal mit der Frisselrolle gemacht. Mhm. Also war schon nicht war extrem. Und also du stehst auf und machst das Bett direkt mit der Frisselrolle sauber. Ja. Okay. Und es ist halt schwierig jetzt, also mein Partner jetzt, der sitzt, also der Neue, der sitzt ja jetzt auch neben mir, der wusste das jetzt auch noch nicht. Mhm. Deswegen ist es für mich jetzt ein bisschen schwer, darüber zu reden, aber ich werde es irgendwie schaffen. Ach, das, was du mir jetzt gerade erzählst, weiß dein neuer Partner noch nicht? Nee. Das ist ja ein Ding. Wir sind auch erst 8 Monate zusammen. Ja gut, das ist aber eine lange Zeit, da müsst ihr aber doch einiges wissen. Eigentlich schon, ja. Aber der hat doch in diesen 8 Monaten auch schon bei dir übernachtet, vermute ich mal. Ja, er war ungefähr 2 oder 3 Mal da und jetzt wollte er für mich kochen. Bitte? Wollte er kochen? Ja, also ist so ein vegetarisches Essen und das ist halt ein sehr großer Aufwand. Mhm. Und dann haben wir alles eingekauft und habe schon zu ihm gesagt, Mensch, ich schaff das nicht und so, weil ja, das ist ja dann wieder mit Schmutz vorhanden, ne? Mhm. Und dann hat er das halt gemacht, hat gesagt, entspann dich mal und so, vertrau mir. Und dann hat er das halt auch gemacht. Dann ist aber davor und dabei und danach ist es dann halt, ich musste raus, ich konnte nicht mehr. Weil du das nicht sehen konntest, wie viel Unordnung und Schmutz da war? Ja, ich musste die Wohnung verlassen. Weil er musste die Wohnung verlassen? Nee, ich musste sie verlassen. Du hast sie verlassen. Ja. Weil wenn ich sehr doll angespannt ist, soll ich der Sache bisschen aus dem Weg gehen und mich ablenken. Ja, da war dann dein Freund am Kochen. Wenn man kocht, gibt's viel Unordnung, klar. Ja. Und du bist aus der Wohnung gegangen. Wo bist du hingegangen? Ich bin runtergegangen und hab dann auch geweint. Auf die Straße? Ja. Ja. Und wie lange warst du dann draußen? Ich habe mir so gedacht, reiß dich jetzt zusammen, du musst nach oben gehen, du musst dich der Sache stellen. Mhm. Und es war dann, weiß ich nicht, so 20 Minuten oder so. Mhm. Aber da musstest du ihm ja erklären, was los ist. Oder? Ja, und das ist halt schwer, weil sich keiner reinversetzen kann. Ist klar. So, aber dann kamst du hoch und du war immer noch Unordnung und Schmutz überall. Wie ging das weiter? Dann habe ich ihn eigentlich in dem Sinne eigentlich fertig gemacht. Also so ein bisschen. Dass er schuld dran ist, dass so, da so. Ja, so rum, so zickig war ich halt, ne? Konntet ihr ihn dann irgendwann mal doch essen? Oder wie ging das? Konnten wir, aber ich habe es halt nicht so genossen, wie jetzt vielleicht ein gesunder Mensch machen würde. Musste denn, bevor ihr dann angefangen habt zu essen, erst alles geputzt und aufgeräumt werden? Nee, aber das Problem ist, wenn ich dann gegessen habe, dann muss ich eigentlich ziemlich schnell die Küche machen. Ich verstehe. So, jetzt erzähl mir mal, wenn dein Freund nicht da ist und du bist alleine in deiner 54 Quadratmeter Wohnung. Mit dem Bett hast du mir gerade schon gesagt, du fusselst das Bett aus. Wie geht's dann weiter? Ja, es wirkt sich halt auch aus. Also wie gesagt, ich hatte die 9 Jahre mit dem Partner, dann war ich ja eine Weile jetzt auch alleine in der Wohnung und so. Mhm. Da hat sich das ein bisschen gelegt. Mhm. Ja, aber erzähl trotzdem mal so ein bisschen, wie du es machst. Ja, also das war halt in Spitzenzeiten, also wo es ganz schlimm war, habe ich halt 3 Mal am Tag gesaugt. Mhm. Und viel zu oft eigentlich Staub gewischt. Manchen normaler Mensch macht das vielleicht einmal im Monat oder so. Mhm. Und ich habe das vielleicht so alle 2 Wochen schon gemacht. Mhm. Aber drei, vier oder fünfmal am Tag saugen ist natürlich schon heftig. Ja. Wie oft hast du das Badezimmer sauber gemacht am Tag? Also bei mir war das so, ich habe ja eine Badewanne. Mhm. Und immer wenn ich halt gebadet habe oder so, habe ich das dann halt wieder alles ordentlich gemacht. Ja gut, das machen ja nun viele Leute. Ja, aber das ist halt mit allem drum und dran, ne? Und das hält dann auch auf. Und ich glaube, das ist dann auch eine halbe Stunde putzen wieder im Bad. Und also ich finde das eigentlich nicht so richtig normal. Hm. Und ich versuche dann immer, das nicht zu machen, aber ich schaffe es nicht. Also in den Hochzeiten, also es am schlimmsten war, wie viele Stunden am Tag hast du jeden Tag mit dem Putzen der Wohnung zugebracht? Ungefähr so über den Daumen. Ja, das sind schon 5-6 Stunden gewesen. 5-6 Stunden jeden Tag in so einer kleinen Wohnung. Das verdeutlicht das ja, wie krass das ist. Und im Moment, wie ist es da? Im Moment ist es so, bin ich sehr dankbar, dass ich jetzt einen neuen Partner habe. Wir haben uns halt kennengelernt und er hat mir eigentlich gezeigt, dass man leben muss. Mhm. Weil also er ist genau das Gegenteil von mir. Er ist ein bisschen schlampert. Ja, aber trotzdem irgendwie ordentlich. Also ja. Nicht dreckig, aber er lässt auch mal was liegen. Ein bisschen locker in der Sache. Genau. Ja. Und dadurch hat er mir halt gezeigt, wie ich halt leben kann. So. Und das hilft dir so ein bisschen. Ja, genau. Ja. Wenn man 5-6 Stunden am Tag putzt, so wie du es gerade beschrieben hast, kann man da oder konntest du in der Zeit auch noch arbeiten gehen? Nee. Das ich hab dann meine Eltern und meine Familie sagten immer, mach doch bitte, vielleicht ist es nur aus Langeweile entstanden, aber ich glaube das irgendwie nicht, dass es die Langeweile war. Also ich war seit meiner Ausbildung eigentlich nicht arbeiten. Hängt das zusammen? Ich denke schon, ja. Also du hast gar keinen Impuls, arbeiten zu gehen, oder du kümmerst dich gar nicht um die Arbeit, weil du zu Hause sein möchtest, um zu putzen. Ja. Mhm. Ich muss mir dann auch, er war ja jetzt auch öfters, der neue Partner auch öfters in Berlin, ich musste mir dann irgendwann wieder die Auszeit nehmen, ich musste dann wieder putzen. Mhm. Also ich konnte nicht komplett jetzt eine Woche alles liegen lassen. Mhm. Konnte ich nicht. Du sagst gerade, dass dein Partner neben dir sitzt, ne? Ja. Mag der vielleicht mal ein paar Worte mit mir sprechen? Gerne, stimmt. Wie heißt der denn mit Vornamen? Matthias. Matthias? Ja. Dann gib ihn mir doch mal, den Matthias. Hallo Domian. Hallo Matthias. Abend. Hallo. Ja, schön, dass du auch kurz ans Telefon kommst. Gerne. Damit hatten wir ja gar nicht gerechnet. Ist das so, dass Nancy dir das Ausmaß gar nicht so erzählt hat von ihrem Mann? Ja, genau. Sie hat mir nicht alles erzählt, so. Aber ein bisschen kenne ich ja schon jetzt von ihr, so. Und war ich halt in Berlin, hab halt das für sie gemacht, so. Ja, und dann ist sie schon leicht nervös geworden. Also wenn da schon ein bisschen Salat auf dem Boden lag, dann ist sie schon panisch geworden. Mhm. Schwitzattacken und so. Und dann ist sie halt vor die Tür. Da habe ich mir schon einen Gedanken gemacht, warum ich jetzt gegangen ist. War ich auch ein bisschen enttäuscht. Genau, die Geschichte, die sie gerade erzählt hatte, ne? Genau. Mhm. Und dann kam sie halt wieder, dann habe ich Kerzen angemacht und dann haben wir schön Falafel gegessen. Das war schon herrlich so. Und dann war das auch relativ entspannt. Dann war das wieder ein bisschen beruhigter, ja. Nun hat sie, Nancy, ja gerade erzählt, dass ihre letzte Beziehung wegen dieser Sache kaputt gegangen ist. Ja, genau, weil sie so viel Druck ausgeübt hat, gerade mit dem Putzen, weil das jede Sekunde, jede 10 Minuten so ging, dass sie immer nur putzen musste dann. Und die haben wahrscheinlich auch zusammen gewohnt, die beiden. Genau. Und wir wohnen auseinander. Also ich wohne in Hamburg und sie wohnt in Berlin. Ah ja, dann geht das ja. Dann kann man das noch ein bisschen entspannter sehen. Aber dennoch, hast du nicht vielleicht auch Angst, dass das euch belasten könnte? Ich versuche ja immer zu sagen, so, ja, lass uns das locker angehen, irgendwie, das wird auch so klappen. Man muss sich nicht immer nur aufräumen. Das Leben hat so viele Facetten, da kann man auch mal rausgehen und das liegen lassen. Und damit kommt sie eigentlich in Hamburg recht gut klar. Also in Hamburg hat sie überhaupt nicht diesen Putzfang, nur in ihrer eigenen Wohnung. Ne? Aber sie hat gerade ja schon gesagt, das fand ich recht nett, dass du sie so ein bisschen in die Normalität schiebst oder ihr so hilfst, ein bisschen mehr ins Normale zu kommen. Genau, dass sie nicht so einen Druck hat. Ne? Genau, das wäre natürlich die tollste Therapie überhaupt, wenn das durch die Beziehung, also durch eure Liebe passieren könnte. Ja. Genau. Also du bist guter Dinge, dass ihr das hinkriegt und du hast keine Angst, dass genau, ich hoffe, dass ihr da rauskommt irgendwie und dass ihr das locker angeht so, und dass ihr es schafft auf jeden Fall auf ihrer Seite. Matthias, vielen Dank, gib mir die Nancy doch bitte nochmal. Gerne, ich wünsche dir einen schönen Abend. Ja, danke Matthias, tschüss. Ciao. Ja. Also Nancy, das klingt doch alles schon mal ganz gut. Du hast einen netten Freund, der beeinflusst dich ja schon ganz gut, wie du es gerade auch beschrieben hast. Bist du denn ganz aktuell im Moment auch noch in einer Behandlung, einer Therapie? Also ich überlege vielleicht, dass ich, wie sagt man denn, wenn man da das nicht zu Hause macht, sondern woanders die Behandlung? Stationär, ne? Stationär, ja genau. Mhm, ja. Oder eine Tagesklinik vielleicht. Oder Tagesklinik. Wäre vielleicht nicht schlecht. Denn wenn du sagst, du hast noch nie, nach deiner Ausbildung hast du noch nie gearbeitet, sagst du, ne? Nee, das ist es ja. Genau. Und das wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn du da auch in ein normales Leben dich wieder einordnen könntest und die Krankheit so weit im Griff hast, dass das möglich ist. Ja. Also zurück in die Normalität. Das wäre das Ziel, ne? Na, auf jeden Fall, weil ich bin ja noch so jung. Ich meine, ich muss arbeiten gehen und vielleicht wird es dann auch irgendwann besser. Ja. Ich hoffe es jedenfalls. Nancy, wir rufen dich jetzt nochmal zurück. Das heißt, meine Psychologin, die Christina, und sie berät dich in Sachen Klinik oder Tagesklinik oder was man da am besten machen kann. Ja? Ja, Domian, kann ich dich noch was fragen? Gerne, natürlich. Ich wollte mal fragen, ob du vielleicht ein Autogramm von mir kriegst. Natürlich, sehr gerne. Dann kannst du der Christina deine Anschrift gleich sagen und dann schicken wir es. Das ist lieb, Dankeschön. Ja, einen schönen Abend. Dankeschön, ihr beiden. Tschüss, ciao. Wir melden uns gleich. Ja, voll. Danke. Tschüss. So, und es geht weiter mit Gregor. Und Gregor ist 63. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Gregor. Und was geht's bei dir? Ja, meine Frau ist krank. Ja. Und zwar hatte sie, medizinisch heißt das Subarachnoidalblutung. Das heißt, eine Einblutung zwischen der harten und der weichen Nierenhaut. Da ist ein Aneurysma geplatzt. Mhm. Das war im September. Im vorigen Jahr. Ja. Mhm. Und seitdem ist sie im Krankenhaus, Reha, Frühreha und so weiter. Also sie wird mehr oder minder versuchen, das alle, aber... Sie ist seit September nonstop in Krankenhäusern und Reha-Kliniken. Sie war zwischendurch mal abgeschoben, ungefähr 70 Stunden in Altenheim. In Altenheim? Ja. Warum? Es war ganz einfach, nachdem sie, also erst war sie natürlich auf der Intensivstation in der Uniklinik nach zwei OPs und war 10 Wochen war sie im Koma. Mhm. Und ist dann in eine Frühreha-Klinik überwiesen worden. Die haben auch sehr gute Arbeit geleistet. Bis dahin war ich eigentlich sehr zufrieden, hatte also nie irgendwie das Gefühl, alleine gelassen zu werden oder so, sondern immer das Gefühl, sie ist in guten Händen. Und dann kam irgendwann das mit dem Altenheim. Und nein, dann kam eine weitere Klinik. Und in der Klinik war es so, dass sie nach meiner Ansicht nicht richtig behandelt wurde. Also da wurde der Fall ganz einfach abgewickelt. Mhm. Da wurde dann knallauffall gesagt, das bringt nichts mit einer Reha oder sowas, brauchen sie gar nicht zu versuchen. Und das war der Grund, weswegen sie dann in ein Altenheim kam? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Aber beschreib doch mal, wie es ihr aktuell geht. Kann sie sprechen? Kann sie gehen? Also sie kann nicht gehen. Sie muss gefüttert werden, kann aber nicht so viel essen, wie sie braucht. Das heißt, sie muss auch über eine Magensonde ernährt werden. Das heißt, sie liegt immer im Bett? Teilweise im Bett, teilweise auch in einem sogenannten, Pflegestuhl. Das ist, den kann man so ausrichten, dass das auch fast ein Bett ist oder so. Wie ist es mit dem sich Verständigen? Das ist zeitnah auf aktuelle Sachen bezogen, ist das möglich. Also wenn ich zum Beispiel versuche, sie zu füttern, dann kann ich sie fragen, ob sie jetzt das und das noch essen möchte oder ob sie nichts mehr essen möchte oder so. Aber du kannst sie nicht fragen, was war vor 2 Jahren? Also punktuell ja. Punktuell, ja. No. Das ist nicht, es also sagen wir ganz einfach, ich habe sie, sie war also irgendwie abwesend und ich habe sie gefragt, ob sie nachdenkt und sie sagt, ja, ich denke nach und ich sage, ja, worüber? Und da sagt sie, ja, was ist die wichtigste Zahl überhaupt? Die wichtigste Zahl? Ja. Und ich war etwas irritiert und habe gedacht, was erfährt. Gesagt, naja, die wichtigste Zahl ist an und für sich die Telefonnummer von zu Hause. So. Und ja, könnte sein. Und ich sage, ja, weißt du die denn noch? Und dann hat sie die ganz schnell runtergesagt. Ah, ja. Aber ist ja schon kurios, dass sie darüber nachdenkt, was ist die wichtigste Zahl? Ja, das ist. Das zeigt ja schon, dass das sie gedanklich unsicher ist. Ja, es ist so, dass sie, sagen wir mal, dass man nicht verfolgen kann, in welcher Welt sie gerade ist. Also ich weiß sehr viele Sachen nicht. Ich weiß zum Beispiel nicht, was sie sehen kann. Ach, das kannst du sie nicht fragen, ob sie alles sehen kann? Also ich war vor einigen Tagen mit ihr im Krankenhaus da auf der Terrasse. Und das liegt also im Wald. Und ich habe sie gefragt, siehst du den Wald? Und sagt sie, nein. Ich sage, was siehst du? Ja, sagt sie, grün. Ah. Ja. Und offensichtlich hat sie auch Doppelbilder. Das heißt also, dass sie also so als ungefähr so, als wenn man normal durch eine 3D-Brille guckt auf ein normales Bild oder so. Ist ihr denn bewusst, dass sie eine sehr schwere Erkrankung hat oder hatte oder hat immer noch? Und ja, das ist ihr schon bewusst. Das weiß sie. Kann sie sich denn an, weißt du, ob sie sich an ihr Leben vor der Erkrankung? Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht. Wie kam es dazu im September? Von heute, von jetzt auf die nächste Sekunde, Minute? Sie ist vor mir aufgestanden. Das war ein Samstag um wahrscheinlich so gegen 6:30. Hatte offensichtlich einen Kaffee gekocht und hat auch auf dem Sofa gesessen, den Kaffee getrunken und ist dann aufgestanden, umgefallen und das war's. Mhm. Das war es dann. Das war der Ausbruch. Ja. Wie alt ist deine Frau, Gregor? Die ist 45. 45. Wie gehst du? Das ist ja ein ganz schweres Schicksal. Du hast ja jetzt die Frau quasi verloren, die du vorher kanntest und wie sie vorher war. Ja. Wie gehst du mit diesem Schicksal um? Ich kann das nur akzeptieren. Du kannst es nicht akzeptieren? Ich kann das nur akzeptieren. Du kannst es nur akzeptieren, ja. Hm. Was anderes bleibt ja nicht. Ja. Das stimmt theoretisch, aber schaffst du es auch? Ich hoffe das. Also, das ist ja wichtig im Grunde genommen. Also, gibt es Momente, wenn du nach Hause kommst von einem Krankenversuch und heulend auf dem Sofa sitzt? Ich kann schon ganz lange nicht mehr heulen. Also wahrscheinlich würde das nützen, aber da bin ich weit von entfernt. Mhm. Hast du denn Menschen, mit denen du das auch alles mal so besprechen kannst? Ich rede schon darüber. Das ist auch wichtig. Ist klar, also jetzt zum Beispiel, ich rede mit meinen beiden Söhnen darüber, ne? Mhm. Oder mit unseren beiden Söhnen, genauer gesagt. Wie alt sind die Söhne? 16 und 18. Ah ja, die sind ja auch noch jung. Das ist ja für die auch ein herber Schlag, dass die Mutter jetzt so schwer krank ist. Ja. Wie gehen die Söhne damit um? Es ist recht unterschiedlich da. Also im Grunde genommen machen sie beide was Unterschiedliches. Beide das Gleiche. Beide arbeiten sehr viel. Mhm. Der Ältere hat seine Arbeit für die Schule. Mhm. Also der hat gerade jetzt Abitur gemacht. Mhm. Hat er dann weitgehend eingestellt und nichts mehr gemacht die letzten 9 Monate. Mhm. Und hat handwerklich und so gearbeitet. Mhm. Und der Jüngere hat sich, also der Ältere konfrontiert sich mit dem Ganzen, der Jüngere flüchtet eher. Mhm. Und flüchtet sich halt in die Schule. Und ja, aber diese Verantwortung hast du ja zusätzlich auch noch, dich jetzt um die Jungs zu kümmern. Die wohnen ja bei euch zu Hause vermutlich. Ja, natürlich. Das heißt, du fährst deine Frau im Krankenhaus, in der Reha besuchen, musst dich um die Kinder kümmern. Und bist du noch berufstätig oder bist du Rentner schon? Ich bin Rentner. Ich bin Frührentner seit 9 Jahren. Mhm. Und seitdem verdient meine Frau halt das Geld. Ach so. Ach, das heißt, da kommen jetzt auch noch finanzielle Probleme auf euch zu. Ja, reichlich. Reichlich. Mhm. Frührentner heißt, du bist auch erkrankt? Du hast auch etwas? Ja. Also man, auf Neudeutsch nennt man das Burnout. Mhm. Mhm. Und das hat jetzt so lange, das hast du nicht so in den Griff bekommen? Nein, das war nicht mehr. Das war zu heftig. Verstehe. Aber dann ist natürlich so ein Vorfall dann umso belastender für jemanden, der an dieser Erkrankung leidet. Ja, natürlich. Also ich kann mich an den Abend davor erinnern, da haben wir noch einiges an Plänen diskutiert und Problemen, die da auftauchen. Und es waren einige Probleme und so. Und diese ganzen Probleme sind null und nichtig. Ja. Ja, genau. Und ja. Das ist von jetzt auf gleich, innerhalb von Sekunden eigentlich, ist alles anders. Mhm. Welche Perspektive bietet sich euch jetzt? Wird deine Frau irgendwann nach Hause kommen? Sie wird demnächst nach Hause kommen, denke ich. Gibt es eine Hoffnung auf doch noch entscheidende Besserung? Im Grunde genommen ist es so, mir hat eine Ärztin in der ersten Frühreha-Klinik, die sehr kompetent war und auch das Personal da war sehr kompetent, die hat mir gesagt, dass also ungefähr alle 5 Jahre das alte Wissen überholt sei, heutzutage, dass sie die besten Möglichkeiten haben, die besten Leute haben, auch reichlich Personal im Vergleich zu anderen Kliniken, wie ich leider feststellen musste. Okay, meinst du denn, dass es eine Besserung geben könnte? Sie hat gesagt, bei all dem, also sie hat einen sehr langen Vortrag gehalten, was sie alles können und was sie alles Tolles machen. Und ja, man will ja wissen, was hinten rauskommt. Sie hat gesagt, das sind alles nur Angebote an die Patientin. Also im Klartext, man weiß es nicht. Genau. Ja, genau. Das Einzige, was wir zusätzlich noch machen können, ist beten. Beten. Ja. Also es gibt keine Prognose oder sowas. Ich höre gerade, die Leitung wird immer wackeliger. Ich möchte gerne, dass meine Psychologin dich nochmal zurückruft, weil ich glaube, dass es dir auch sehr gut täte, wenn du noch etwas Rückhalt bekämst in der schwierigen Lebenssituation. Vielleicht hat meine Psychologin noch eine Idee, was wir dir empfehlen können. Ja, dann bitte ich dich aufzulegen, Gregor, und alles Gute von Herzen für deine Frau, von ganzem Herzen. Ja, danke schön. Natürlich für dich und deine Söhne auch. Ja. Du legst auf und wir melden uns gleich. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, liebe Leute, wir haben 1.31 Uhr und hier ist unser Thema für übermorgen. Übermorgen ist Themennacht und also in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und das Thema heißt Ich und mein Körper. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die mit ihrem Körper überhaupt nicht zufrieden sind, weil sie ihn nicht schön finden oder weil ihr vielleicht krank seid und ihn deshalb nicht schön findet oder weil ihr eine Behinderung habt und deshalb euren Körper nicht schön findet. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die richtigen Körperkult betreiben, die extrem viel Sport machen, die extrem oft ins Solarium gehen, die sich vielleicht schon sehr oft haben schönheitsoperieren lassen oder diverse andere Dinge im Gesicht und irgendwo im Körper haben machen lassen. Und ich möchte auch ganz schlicht und einfach mit Leuten sprechen, die von sich aus sagen, so wie ich bin, bin ich toll. Ich finde mich grandios. Also wenn ihr gerne mit mir über euch und euren Körper reden wollt, ich und mein Körper heißt das Thema, dann meldet euch dann bitte schon an unter domian@wdr.de oder ruft am Mittwoch vor der Sendung und auch gerne während der Sendung an. Ich und mein Körper, Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht. Und hier ist Sascha. Und Sascha ist 39. Guten Morgen, Sascha. Hallo Jürgen, hallo. Ja, Sascha, schön, dass du da bist. Und was geht's? Ja, erstmal den Gregor und seiner Familie natürlich alles Gute und viel Kraft. Sehr nett von dir. Das ist eine ganz harte Geschichte gewesen. Und auch den Klaus am Anfang will ich für morgen früh viel Glück und ja, dem drücken wir auch wirklich die Daumen. Alles Gute wünschen. Ja, jetzt zu meinem Problem, was eigentlich viel kleiner ist. Ja, ich bin Alkoholiker seit 20 Jahren und habe mich aufgrund unzureichender psychologischer Behandlung bei uns in der Klinik hier dazu entschlossen, den Entzug kalt zu Hause durchzuführen. Ja, und jetzt sitze ich hier und telefoniere mit dir. Seit wann läuft dieser kalte Entzug jetzt? Der läuft seit 5 Tagen. Also seit 5 Tagen? Den 5. Tag, genau. Jetzt beschreib uns doch mal, was das bedeutet, kalter Entzug. Ja, kalter Entzug ist, dass man ohne ärztliche Hilfe einfach zu Hause sich quasi in sein Zimmer einschließt und von jetzt auf gleich nichts mehr trinkt. Was passiert dann im Körper und in der Psyche, wenn man plötzlich aufhört nach 20 Jahren? Richtig, also nach der ersten Nacht war ich am nächsten Tag völlig euphorisch, weil ich mich total gut gefühlt habe. Mhm. Ich habe allerdings auch Kontakt zu anderen trockenen Alkoholikern und die sagten mir dann schon, das ist nur der Restalkohol, das Schlimmste kommt noch. Ja, und am zweiten Tag dann ging es natürlich richtig rund. Ich habe gemerkt, auf einmal fing mein Körper an zu zucken, Krampfbewegungen, ich habe Schweiß gebadet, natürlich übel, ich kam nicht mehr zum Klo, ich habe die Teppiche vollgekotzt. Ich habe natürlich nicht geschlafen, keine Minute, ich habe nichts gegessen. Gerät man da nicht in Panik und denkt, ich muss doch einen Krankenwagen anrufen? Ich habe zu meiner Freundin gesagt, wenn sie mich irgendwann anguckt und ich ihr ihren Namen nicht mehr sagen kann oder überhaupt nicht mehr klar denke, würde ich sofort den Notarzt anrufen. Das heißt, da ist eine Freundin, du lebst nicht alleine in der Wohnung. Richtig, genau. Meine Freundin lag im Schlafzimmer, die ist berufstätig und muss ein bisschen früher schlafen. So, das war den zweiten Tag hast du gerade beschrieben. Und dann der dritte? Wie war der dritte? Der dritte Tag war dann nochmal richtig heftig. Also da kam quasi nochmal eine Schuppe drauf. Also ich habe Sachen gehört, die nicht da waren. Ich habe meine Freundin mit mir sprechen hören, obwohl sie gar nicht hier stand. Ich habe Schatten gesehen von Insekten, die ich dann auch schlagen wollte. Was von Insekten? Ja, also man stand hinterm Licht und hat dann so einen Schatten wahrgenommen. Mhm. Wenn so eine Motte halt im Licht hin und her schwirrt. Und man hat sich tatsächlich umgedreht und wollte nachschlagen. Und dann, ich war aber immer noch in der Lage, in den Spiegel zu gucken und zu sagen, okay, es ist nicht so. Mhm. Konntest du dann nach einem solchen Tag dann nachts ein paar Stunden wenigstens mal schlafen? Am dritten Tag. Da habe ich dann endlich 3 Stunden geschlafen, unregelmäßig, also war immer wieder kurz wach, aber es ging. Ja. Und das war so die erste Erleichterung. Da habe ich dann halt gemerkt, so, jetzt geht's aufwärts, jetzt kommen wir da irgendwie durch. Ja. Also man kann sagen, nach dem dritten Tag war die Talsohle durchschritten. Richtig. Es kam natürlich dann immer noch abends die innere Unruhe. Also bei mir kam die Nebenwirkung erst abends, weil ich ein sogenannter Spiegeltrinker bin und es hat mir immer dann halt zu einem gewissen Zeitpunkt, also ab 18 Uhr, keine harten Alkoholiker, aber literweise Bier. Also, also im Vergleich kam ich quasi auch auf eine Flasche Wodka vom Alkoholgehalt. Jetzt ist der fünfte Tag. Wie geht's dir? Wie erging es dir heute und wie geht's dir jetzt aktuell im Moment? Ich habe 7 Stunden geschlafen. Ich habe den ganzen Tag aktiv gelebt. Ich habe im Garten gearbeitet. Ich war einkaufen, habe mein Belohnungszentrum so ein bisschen stimuliert, habe ein paar Sachen eingekauft. Und ich habe mich den ganzen Tag wirklich gut gefühlt und kam so eine gewisse Euphorie auf, die ich natürlich auch mir selber wieder dämpfen muss, weil ich genau weiß, ist noch längst nicht überstanden nach 20 Jahren täglichem Alkoholkonsum. Hält die Euphorie denn bis jetzt gerade bis zu unserem Gespräch hier an? Definitiv. Jetzt dieses kleine Gespräch wird mir wieder weiterhelfen. Ja. Im Grunde genommen, du stehst in der Pflicht. Ja, natürlich. Ist das so ein Erfahrungswert, dass das ungefähr, dass die ersten 5 Tage so die vielleicht wichtigsten und schwierigsten sind beim kalten Entzug? Weißt du was darüber? Ja, klar. Also die körperlichen Sachen, ich kann jetzt schon fast davon sprechen, innere Unruhe. Ich rede natürlich unheimlich schnell noch und so ein bisschen Herzschlagen, aber es ist nichts mehr da, was mich jetzt irgendwie ängstigt oder sonst was. Also ich weiß, es geht aufwärts. Das heißt, du brauchst jetzt keine Angst haben, dass es jetzt am 7., 8., 9. Tag noch mal richtig abstürzt. Nein, der Alkohol ist dann abgebaut. Mhm. Der Alkohol wird im Körper nicht gespeichert und das ist quasi der Abbauprozess, im Körper stattfindet. Ja, hat mal ein Arzt erzählt, nach einer so langen Alkoholerkrankung ist es nicht so sehr klug, das alleine im kalten Entzug dann zu Hause zu machen, sondern unter ärztlicher Betreuung. Wieso hast du dich dafür entschieden, das allein zu machen und zu Hause? Ja, ich war bei meinem Hausarzt und habe mich nicht so richtig ernst genommen gefühlt. Also irgendwie sagte er auch, ja, wir trinken ja nur Bier und hat das so ein bisschen verharmlost. Und ich war eigentlich derjenige, der das Problem schon erkannt hat. Ja, das ist ja ein toller Arzt. Und, ist eigentlich ein sehr guter Arzt, aber halt in dem Bereich ist auch ganz Fachmann oder sonst. Also bisher jedes Problem kann ich mit dem super vertraulich bereden, hat mir immer sehr gut weitergeholfen. Mhm. Aber in dem Fall war es dann halt nicht so. Mhm. Er hat mir dann allerdings eine Überweisung in die Klinik gegeben. Da war ich dann auch und dann kam mir so ein junger Psychologe entgegen, gerade von der Uni, der mir quasi das Programm dann runtergerattert hat. Sie können es nicht alleine zu Hause machen, sie müssen es in der Klinik machen. Und ich hatte eigentlich so die Erwartungshaltung, endlich kannst du mal mit einem Psychologen sprechen. Mhm. Und irgendwie habe ich dann nur erfahren, so entweder kommen sie hier hin oder sie lassen es bleiben. Mhm. Ja, und dann habe ich irgendwie so einen Gedanken gehabt, so jetzt zeige ich euch doch mal. Ich weiß nicht, welche Risiken für den Patienten bestehen. Ich meine, es gibt Risiken, wenn man das alleine macht. Weißt du das? Ja, natürlich. Es gibt auf jeden Fall ein Risiko vom Krampfanfall, dass man sich an seiner Zunge selbst verschlucken kann. Mhm. Diese Halluzination, man nennt das Delir oder Delirium, können so weit ausarten, dass man seine Haustiere als Monster wahrnimmt und man ist halt sich und andere Menschen auch gefährlich. Ja, genau. Deshalb der Rat der Ärzte, das in die Klinik zu machen. Und dort dämpft man das dann mit Medikamenten ab. Dann ist es nicht so schlimm für den Patienten, das zu durchleben. Richtig, aber im Grunde genommen wollte ich auch gar nicht gedämpft sein. Ich wollte dieses jetzt erleben, damit ich weiß, wie schlimm es ist, davon wegzukommen. Ne? Also ich muss ja sagen, Respekt, Sascha, mich beeindruckt sowas immer, wenn jemand diesen Weg geht. Ja, wirklich, also ja. Hut ab. 20 Jahre gesoffen, 20 Jahre gesoffen, ich sag's jetzt auch mal so flapsig, despektierlich. Und dann hast du denn in diesen 20 Jahren das schon mal versucht? Während der 20 Jahre? Nein, ich war mir dem Problem gar nicht bewusst. Ich habe immer gesagt, ach, ich trinke ja nur Bier und ich trinke ja nur abends. Und für mich war der Alkoholiker immer der morgens mit zitternden Händen aufsteht und zur Wodka-Pulle greift. Oder halt irgendwie die Jungs, die dann im Park kistenweise sich das Zeug reinschaufeln. Mhm. Aber ich habe immer gesagt, ach, ich bin doch gar kein Alkoholiker. Mhm. Ja, und das kam dann halt, ich hatte Anfang des Jahres eine Grippe und musste dadurch ein bisschen weniger trinken. Ich musste aber immer noch auf meinen Spiegel kommen, aber habe halt weniger getrunken. Und da habe ich dann am nächsten Tag die ersten Entzugserscheinungen gemerkt. Mhm. Und da wurde es dir deutlich. Richtig, da habe ich dann gemerkt, so, dann bin ich nochmal zum Arzt, zu einem anderen Arzt, und der hat mich dann untersucht und hat gesagt, Sie haben Entzugserscheinungen. Und das war für mich sonst, wie, du bist Alkoholiker? Mhm. Und ich muss sagen, es hat sich gelohnt. Also ich freue mich auf die Sachen, die jetzt kommen. Wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen? Seit 10 Jahren. Das muss doch für Sie jetzt auch eine ganz tolle Sache sein, dass Sie endlich einen Mann an Ihrer Seite hat, der clean ist. Und nicht nach Bier riecht. Und nicht nach Bier riecht, ganz genau, ja. Ja, richtig, genau. Ja, also das war immer ein Thema bei uns. Ich habe es immer verharmlost und ich habe dann natürlich auch so ein Versteckverhalten entwickelt. Also ich habe im Grunde genommen, sie hat immer gedacht, so, ich trinke so meine 2-3 Bier, so, das ist ja noch im Rahmen. Das alte Lied. Richtig. Und in die Küche habe ich dann natürlich ihren Leergut, die 2-3 Bier hingestellt, damit sie dann morgens denkt, okay, das ist das, was er getrunken hat. Ja, und der Rest ist dann irgendwo im Keller, wo versteckt geblieben. Und dann habe ich das halt einmal in der Woche alleine zugelassen. Sascha, also Kompliment, dass du jetzt schon am 5. Tag bist. Und weiter so. Das hast du jetzt geschafft. Jetzt wirst du es auch weiter schaffen. Und daraus, ich glaube, aus diesem Erfolgserlebnis erwächst auch die Kraft, wirklich dann dauerhaft Nein zu sagen beim Alkohol, weil du weißt, was es bedeutet, abhängig zu sein, und du weißt, was es bedeutet, durch diese Hölle zu gehen. Das musst du nicht nochmal haben. Definitiv. Ne? Ganz genau. Also, toi, toi, toi, alles Gute, und ich habe Respekt vor dem, was du jetzt gemacht hast. Super, Jürgen, danke dir. Tschüss. Und eine schöne Sendung. Sascha, ciao, tschüss. Wobei ich nochmal sagen muss, dass es schon natürlich sehr anzunehmen ist, wenn Ärzte sagen, dass man das unter ärztlicher Betreuung machen sollte. Und Sascha ist jetzt sicher ein Ausnahmefall, aber da sollte man schon sehr vorsichtig sein und den Rat der Ärzte auch ernst nehmen. So, Sigi. Sigi ist 62. Hallo Domian, beziehungsweise Jürgen. Eine Frau. Jawohl, eine Frau. Sigi, dachte ich, es wäre ein Mann. Nein, ich bin eine Frau. Also ich habe mich letztens auf einer Internet-Sex-Seite versteigern lassen. Auf einer Internet-Sex-Seite? Ja. Versteigern lassen? Ja. Für was? Für wen? Wie? Erklär. Für natürlich Sex. Ja, das ist schon wieder. Für einen speziellen Sex? Nein, normalen Sex. Normalen Sex. Wie geht denn das? Man lässt sich versteigern? Ja, das ist, du kennst doch eBay. Ja, klar. Ja, und so eine Seite ist das auch. Da kann man alles da angeben. Ja, und dann? Und natürlich war ich natürlich da keine 62, sondern 50, muss ich jetzt mal sagen. Und das hat dann geklappt. Und wie viel haben die geboten für dich? Weit über 400 Euro. Guck an, diese G. So viel wert ist sie. Ja, das bin ich auch. So, da hat irgendein Wahnsinniger, hat da 400... Entschuldigung, nein, ein Mann. Ja, natürlich, ein wahnsinniger Mann. Hat 400 Euro geboten. Ja. So, und das Geld kriegst du? Das habe ich schon gekriegt, das weil am du? Wochenende war das Treffen. Und am Wochenende war dann das Treffen. Dann erzähl uns mal von dem Wochenendtreffen. Also das war ein Freitagabend. Es war kein Wochenende in dem Sinne. Also es war ein Abend. Ein Abendtreffen. Richtig. Es war wirklich ganz gemütlich. Wir haben auch geredet. Was war denn das für ein Typ? Du warst doch sicher auch ganz gespannt, den dann zu sehen. Ja, natürlich. Ich habe ja auch diese Option mir offen gelassen. Wenn der Herr mir nicht gefällt, kommt er rein, behält seinen Umschlag in der Hand und geht dann wieder nach Hause und trinkt dann nur einen Kaffee bei mir. Ah, verstehe. Ja. Und er kam zu dir nach Hause? Ja, der kam zu mir nach Hause. Gefährlich, gefährlich, Sigi. Ich habe eine Hündin, also ich glaube, die, wenn ich dann sag, Weisen in die Füße, dann hätte ich das getan. Was ist denn das für eine Rasse? Collie. Naja, okay. Ein bisschen gefährlich finde ich schon, aber erzähl mal, die Tür, du machst das die Tür auf und dann man kann das ja in den ersten Sekunden abchecken schon, ob jemand... Richtig, also es war nicht der Traummann. Schade, ja? Ich habe gedacht, es wäre vielleicht der Traummann, aber es war es nicht. Wie alt war er? Er war 52, ich habe natürlich gesagt, ich bin 50 und ich meine, da gehe ich auch für durch. Ich weiß auch nicht warum, woran das liegt, was ich mache, obwohl ich sehr ungesund lebe, aber irgendwie sehe ich so super aus, egal. Und wie sah er so aus mit seinen Zeichen? Er sah eigentlich ganz okay aus. Ja, dann habt ihr, dann habt er ihr war ein bisschen kleiner als ich, also beim Küssen musste ich mich bücken, aber das war okay. Das heißt, du hast ihn auch geküsst? Ja, natürlich. Naja, das ist nicht so natürlich. Soll ich ihn klatschen? So, dann habt ihr aber euch zuerst mal ein bisschen nett und gut unterhalten. Ja, wir haben uns bestimmt 3 Stunden unterhalten. Oh, also wir haben so getrunken. Lange? Ja, klar. Wollte ich der nicht sagen, komm her, geh ran. Nein. Der wollte ran an den Speck und du unterhältst dich erstmal mit dem. Ja, natürlich. Das steigert ja auch die Spannung. Ja. Also, und ich habe ja auch 2 Jahre keinen Sex mehr gehabt. Ja. Und jedenfalls war das wirklich ganz gemütlich. Und danach habe ich gesagt, jetzt komm mal auf mein Sofa. Ich saß immer am anderen Sofa. Ja. Ja, und dann hatten wir auch Sex. Auf dem Sofa? Auf dem Sofa, auf ja. Ich wollte eigentlich ins Bett, aber er... Auf deinem Wohnzimmersofa? Auf meinem Wohnzimmer, wo ich jetzt sitze. Ist alles sauber geblieben? Ich habe noch nie nachgeguckt, aber ich glaube, ja. So, ne? und dann war es gut, sagst du? Es war okay. War okay. Mhm. Also gut ist was anderes, aber es war okay. Und dann ist der Knabe wieder abgedampft, oder wie? Ja, der ist erstmal 200 Kilometer gefahren. Ach du je, oh Gott. Ja, 200? Ich kann ja auch nicht dazu. Nee. Weißt du was über den? Wie lebt? Ja, ich weiß alles. Also ich weiß alles über ihn. Also sein ganzes Leben, er ist auch verdammt ein reicher Knacker. Entschuldigung. Aber ich mag ihn, aber... Ist er verheiratet? Nein, auch nicht. Auch nicht? Ja. Auch nicht, also es ist alles wirklich in Ordnung. Aber es ist eben nicht dieses, ich habe wirklich vielleicht gedacht, in meinem jugendlichen Leichtsinn, es könnte Bumm machen. Ja, das wäre natürlich auch fast wie ein Sechser im Lotto gewesen. Genau, das wäre es. Ich habe nur 3 im Lotto, das erste Mal Lotto gespielt und hatte nur 3 im Lotto. Ich habe noch nie was gewonnen. Doch, ich habe das erste Mal jetzt gespielt. Ich habe gesagt, jetzt spielst du von dem Geld auch mal Lotto. Und wie viel gab es bei der richtigen? 8,70 Euro habe ich heute abgeholt und neu gespielt. Nein, aber ich muss echt sagen, ich habe das wirklich gemacht, weil meine Hündin musste operiert werden und ich hatte nicht so viel Geld und habe ich gedacht, okay, mach das jetzt mal. Ach, na, das ist aber ein feiner Charakterzug. Du hast das für deine Hündin gemacht? Ja. Nicht für deinen Spaß und Nein, nicht für, um Gottes Willen. Ach, nein. Sie? Weil diese Operation auch einiges gekostet hatte und ich bin nicht so. Ich meine, ich bin mein Leben lang, habe ich für mich gesorgt, für meine Kinder, für mich. Mhm. So, und dann brauchte ich das und habe ich gedacht, warum mach das jetzt. Und wie viel hat die Operation nun gekostet? Oder wird die kosten? 600. Die wird noch sein? Nee, die habe ich ja vorstrecken müssen. Ach so. Ah, ja. Gut, 600, dann ist es ja ungefähr ausgeglichen. Ja, aber ich habe nie gedacht, dass die für mich so viel bieten. Ich hatte wirklich ein normales Bild nur von mir drin. Ja. Also, und naja, die haben sich hochgeboten. Würdest du es denn, wo du es jetzt einmal gemacht hast, das doch vielleicht nochmal machen? Ja, das ist eine ganz blöde Frage. Ich weiß es nicht. Eigentlich habe ich das vielleicht nochmal vor. Aber dann käme es mehr wie Prostitution ziehen, verstehst du? Ja, ist ja auch so ein bisschen so. Nee, im Moment war es nicht so. Nee. Das war es für meine Hündin. Ja, ist schon klar, ich verstehe schon. Ja, aber dann wäre es so, ne? Genau, das ist es ja. Das ist es ja. Mensch, kannst du das deinen Verwandten und Freundinnen erzählen? Meine Freundin weiß das. Die eine hat sich kaputt gelacht und hat gesagt, du bist so etwas von Beklopptes. Nur du kannst sowas machen. Ja. Aber das kann man nicht allen Leuten erzählen. Nee, um Gottes Willen, meine Sünde. Deswegen, also das dürfen die gar nicht wissen. Ich glaube, die würden, weiß ich nicht. Aber ich fand es schön, wirklich, ich habe den Abend auch genossen, muss ich echt sagen. Ja, ich meine, du hast ja dann auch in gewisser Weise Glück gehabt, dass es so gut, relativ gut über die Bühne gegangen ist. Ja, wäre der Herr mir so unsympathisch gewesen, hätte ich wirklich die Türe aufgemacht und hätte gesagt, toll, dass du gefahren bist und tschüss, fahr nach Hause. Ja, und dann hätte ich das Geld ihm nicht abgenommen, gar nichts, absolut, wäre da nichts gewesen. Und Gott sei Dank, dass nichts passiert ist. Also deine Hündin in Ehren. Du weißt, es gibt solche Verbrecher, die... Das ist mir ja vor 2 Jahren passiert. Da hatte ich aber mit jemandem schon 1,5 Jahre Kontakt im Internet und er hat mich hier zu Hause mit K.O.-Tropfen betäubt. Ach. Frag mich nicht, warum. Ich bin dann auch zur Polizei, habe eine Anzeige, aber Das, sowas verstehe ich bis heute noch nicht. Wie, und mit dieser Erfahrung im Hintergrund holst du dir dann nochmal einen Ja, ich bin ganz vertrauensselig, gutmütig, lieb und nett und, naja. Und was ist denn damals, weißt du, was der mit dir gemacht hat? Das ist es ja, nein, das ist es ja. Und das hat mich wirklich 2 Jahre beschäftigt und deswegen hatte ich 2 Jahre gar keinen Blick mehr für einen anderen Mann. Hat er denn irgendwas geklaut aus der Wohnung? Gar nichts, er hat alles vergessen, er hatte seinen Autoschlüssel vergessen, seine Zigaretten, sein Feuerzeug, seine Tasche. Er rief dann an, ich komme nicht in mein Auto, ich Idiot, Entschuldigung, bring ihm noch einen Autoschlüssel dann runter. Wie, ich meine, du lagst da platt mit den durch die Karotten? Nee, ich wurde wach, also 3:30 kam er und 6:15 wurde ich wach, ich bin nackt. Ja. Ich denke, oh, was ist denn los? Und er stand angezogen und ging und lief weg. Und ich weiß nicht, was da passiert ist. Aber ich meine, okay, ich habe es verarbeitet jetzt, Gott sei Dank. Und trotzdem habe ich das jetzt gemacht. Und es war diesmal wirklich eine schöne Erfahrung. Ja, und wie war das da damals mit deinem Hund? Der war auch da und trotzdem ist es passiert. Stimmt, hast du auch recht. Ja. Aber den konnte ich ja damals nicht sagen, weil ich war ja wohl weg. Ich muss ja 3 Stunden weg gewesen sein. Das ist aber wirklich krass, du. Ja. Mach es bloß nie wieder irgend sowas. Nein, also ich hatte wirklich Vertrauen. Also ich habe zu jedem Menschen Vertrauen und ich bin immer vertrauensselig. Mhm. Egal was war. Und diese Möglichkeit fand ich unheimlich klasse. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Domian, diese Summen, die da geboten wurde, andere Frauen versteigern sich, die sind 20 Jahre und kriegen 40 Euro. Also das fand ich ein Hammer. Ja, also das spricht ja nur für dich, das ist ein dickes Kompliment. Ja, also ich meine auch. Für unsere Sigi. Ich gebe mir jetzt gerade was ein und setze mich gerade was höher. Ja, Sigi, wir sind froh, dass es gut gegangen ist. Und alles gleich auch. Und der Hund ist wieder fit, dem geht's gut. Das ist auch sehr wichtig und lass die Finger davon. Alles klar. Und du hast eine ganz tolle Sendung. Ich bin jeden Abend wach bis 2 Uhr. Ach Mensch, das freut mich. Und schau mir das an. Und alles Gute und auch an deine Reaktion. Ich richte aus, Sigi. Alles Liebe dir auch. Alles klar, danke und tschüss. Ciao, tschüss. Hier ist Renate. Renate ist 49. Guten Morgen. Hallo, Renate. Hallo. Hi, Jürgen. Renate, um was geht's bei dir? Es geht um meine Mutter. Ja, was ist mit der Mutter? Und zwar ist sie dement. Mehr und mehr. Und sie ist zwar noch recht jung, so 68, aber sie... Seit wann hat sie es? Ja, also ich hätte es irgendwann angefangen, hat, nachdem ihr Mann gestorben ist, vor 8 Jahren. Schon vor 8 Jahren. Hallo? Jetzt ist die Leitung weg. Dann machen wir mal weiter mit... dem Norbert. Norbert ist 51. Hallo Norbert. Ja, hallo, grüß dich. Schönen guten Morgen. Norbert, um was geht's denn bei dir? Ja, habe ich deinen netten Kollegen gerade erklärt. Ich kann es ja noch gerne mal wieder ausführlich sagen. Was müsstest du genau konkret wissen? Ich möchte wissen, warum du angerufen hast. Ich weiß nichts. Ja, Entschuldigung. Ja gut, dann fange ich ganz schnell an. 51, 2 Söhne, 23 und fast 25. Ja. Verheiratet mit einer lieben Frau. Ja. Berufstätig meine Frau Nachtschicht jede 2. Woche im Krankenhaus. Ja. Also ein härter Job, sag ich mal, Unfallchirurgie. Ja, und jetzt kommt das traurige Ende. Der Jüngste, der kriegt es nicht gebacken. Ja, warum, weiß ich nicht. Kann ich nicht ergründen. Weiß ich nicht, wie ich dahinter kommen soll. Der ist zufällig, dummerweise, in der Stadt, wo meine Frau arbeitet, gelandet, von zu Hause aus, und geht die da melken. Der muss Geld haben. Und das frisst uns die letzten 4 Jahre auf. Ich habe das gerade nicht richtig verstanden. Wie alt ist der jüngste Sohn? 23,5. Und der andere ist fast 25. Und der, wir sind kurz hintereinander gekommen auf die Welt. Ja. Ich wollte 4 Kinder haben mit meiner Familie. Ja, okay. Und der geht jetzt in die Stadt, wo deine Frau arbeitet? Also der ist da gelandet, ja. Seit langer Zeit. Also nachdem der bei uns ausgezogen ist. Ja, verstehe ich. Ist da gelandet? Wohnt er also in der gleichen Stadt, in der ihr wohnt? Oder wie? Nee, wo meine Frau arbeitet. Achso, die arbeitet ein bisschen... Wir wohnen auf dem Lande und meine Frau arbeitet 80 Kilometer von uns entfernt. Verstehe. Also, und da ist er jetzt zufällig gelandet, hat sich dann eine Wohnung genommen und hat auch eine Arbeit gehabt früher. Der hat mal eine Lehre angefangen und die hat dann irgendwann abgebrochen. Er hat auch dumme Ausreden gehabt, warum er die abgebrochen hat. Ja, und... Und jetzt geht er zu deiner Frau hin und will immer zu Geld haben. Ja, auf der Arbeit, wenn die abends Nachtschicht anfängt. Das muss man sich wegtun. Das ist grauenhaft krass, das gibt's gar nicht. Wie, der geht dann ins Krankenhaus und sagt, ich will Geld? Und ja, dann sagt er Hallo und dann, ich habe kein Geld und bla bla bla. Der hat ja eine Ausrede, wofür er was braucht und die fällt immer wieder drauf rein. Warum, das ist warum, das Problem. Warum schmeißt deine Frau ihn denn nicht raus? Ich hab dir das auch gesagt, dann ruf doch deinen Sicherungsbeamten an und sag, hör mal, schick den mal nach was weiß ich wohin. Ja. Die versteht's einfach nicht und da kriege ich jeden Tag die Krise jetzt raus mit dir. Wie viel Geld hat sie ihm denn schon gegeben? Ach Gott, oh Gott, in den letzten, nur im letzten Jahr, soll ich das mal ungefähr sagen? Ja. Das fällst du tot um. Mindestens 3.000 bis 4.000 Euro. Ach du lieber Gott. Ja, das ist grausam. Der hat immer die tollsten Ideen, warum der Geld braucht. Wie ist der denn, muss, wie ist der denn muss das, irgendwas, bitte Entschuldigung. Wie ist denn das Verhältnis überhaupt so auch vorher zwischen dir und dem Sohn und der deiner Frau und dem Sohn gewesen? Ja, ich mach, sag mal so, allgemein, wie wir noch alle zusammen unter einem Dach wohnt, näher am Lande, war ja richtig schön, war ja herrlich, mit Tieren, mit allem Pipapo, mit Ponys, mit allem Pipapo. Ja. Ich habe ja auch beruflich gutes Geld verdient. Mhm. Und meine Frau ist, wie gesagt, jede zweite Woche auf Arbeit. Mhm. Weil die will die Arbeit nicht dran gehen. Da ist sie an und alles. Und da ist sie schon seit der Ausbildung. Okay, wie war das Verhältnis? Das Verhältnis war eigentlich ganz gut. Das hat sich dann irgendwann in Pubertätsphase ein bisschen geändert. Mhm. Und dann war ein bisschen so, er brauchte immer viel Geld, der andere gar nichts. Mhm. Der Größere. Also es hört sich und jetzt nicht aus. Da habe ich meiner Braut schon damals gesagt, das geht nicht gut. Ja. Das geht überhaupt nicht gut. Der braucht immer Geld. Ja. Also es gab jetzt keinen Riesenstreit zwischen euch, sondern so. Doch, jeden Tag. Ich habe immer gesagt zu meiner Frau, das geht so nicht. Du musst dem sagen, genau wie ich auch, wenn ich Nein sag, dann sagst du auch Nein. Hat der denn was gelernt, eine Ausbildung gemacht? Ja, der hat eine angefangen, wieder abgebrochen, dann hat er was anderes gemacht, dann wieder abgebrochen. Mhm. Und dann hat er so nebenbei gejobbt, mal eben irgendwie. Und weil er in der Hotelbranche war der, ja. Und da hat er ja noch ein bisschen Geld verdient. Und auch und dann immer gesagt, er hat nicht genug, da kommt nicht über Runden. Und was macht er im Moment aktuell, weißt du das? Der wollte jetzt wieder in die Schule gehen. Da habe ich gesagt, du hast einen Schaden, geh lieber arbeiten und guck, dass du klarkommst. Habe ich mal knallhart gesagt. Ehrlich gesagt, tut mir leid, aber ist so. Ja. Vor allem so. In dem Alter. Jetzt zockt er da deine Frau ab. Dieses Geld, ja. Was sie ihm gibt, ist das euer gemeinschaftliches Geld oder das, was sie verdient? Dann das ist jetzt, sag ich mal, knallhart gesagt, das, was sie verdient. Aha, und was der würde von mir keinen Cent mehr sehen, schon seit längerer Zeit nicht mehr. Ehrlich gesagt. Du kritisierst. Ich hab dem früher auch Geld gegeben von meinem eigenen. Ja, du kritisierst das jetzt sehr stark. Deine Frau zahlt das. Ich hab dem Auto gegeben, Versicherung bezahlt, Steuern bezahlt fürs Auto. Ja. Sprit gegeben oder wenn er Hunger hatte, auf Deutsch gesagt. Du kritisierst das jetzt so stark und deine Frau bezahlt das quasi aus ihrer Tasche. Was sagt sie denn zu dir, warum sie das macht? Das kann die nicht begründen, weil es ihr Sohn ist, sag ich jetzt mal so hinten herum. Die kann es nicht begründen. Die kann da nichts zu sagen in dem Sinne, ja, ich mach's nicht mehr, ich gebe denen nichts mehr und bla bla bla. Und ich sitze hier nachts und kann nicht schlafen, weil es ist ja auch unser gemeinsames Konto oder unser gemeinsames Einkommen, meines und ihres. Und wir müssen ja auch hier mit unserem Häuschen klarkommen, auf Deutsch gesagt. So, das heißt, ihr habt Streit schon miteinander, du und deine Frau, wegen dieser Sache? Ja, schon viele Jahre. So viele Jahre schon? Ja, viele schon. Ganz traurig eigentlich. Kann man nur sagen, ich habe schon mal fast ein Handtuch geschmissen. Mhm. Und habe gesagt, ich habe ja keinen Bock mehr drauf, die Scheiße. Du kannst dich da ausbeuten lassen und von mir aus jeden Tag für den Krücken gehen, habe ich gesagt, auf Deutsch gesagt, weil das funktioniert nicht. Das ist ja nun, bringt alles durcheinander. Ja, aber ich meine, die Fronten sind ja klar. Du schießt massiv dagegen, weil du es nicht willst. Sie macht es und die Fronten sind verhärtet. Das heißt, eure Ehe leidet darunter. Ja, ziemlich massiv. Die Stimmung ist schlecht. Auch die finanziellen Interessen alle in die Richtung. Ja, wie löst man das? Am besten zunächst mal vielleicht, wenn man mit einer dritten Person sich an den Tisch setzt und eine Beratung aufsucht. Das würde meine Frau nie machen. Frag sie doch mal. Die würde eher sagen, wenn du keinen Bock mehr hast, dann geh. Warum gehst du nicht? Nee, weil ich die Frau liebe und weil ich eigentlich die Familie immer irgendwie zusammenhalten wollte. Ich bin ein Familienmensch. Okay, das sind schöne Worte, aber es muss dann ja auch eine Lösung her, sonst zerfleischt ihr beiden euch ja. Ich habe ja früher auch massig dafür gehabt. Ich habe dem noch so Geld zugesteckt, da weiß meine Frau auch nichts von. Mhm. Da habe ich das Problem noch nie so gesehen. Verstehst du? Norbert, ich gucke gerade auf die Uhr, die Sendung ist gleich rum. Wir rufen dich gleich nochmal an und geben dir doch nochmal die eine oder andere Beratungsstelle an die Hand. Also du legst auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Ja, eine Frage habe ich noch. Hast du mich irgendwie verstanden? Ich habe dem früher auch Geld gegeben. Ich habe verstanden, Norbert. Ich kann dich so nicht weiterreden, weil die Sendung gleich vorbei ist. Leg bitte auf, wir melden uns gleich. Tschüss. In der Technik heute Nacht Alina Marquis und wir melden uns morgen wieder mit einer freien Themennacht, so wie heute. 1 Uhr Radio 1 Live, 5 Minuten später, 1:05 Uhr sind wir morgen da. Radio 1 Live wieder fernsehen. Gute Nacht, tschüss.